Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Achtzehnte Folge. Der dritte Rückzug, 1969. Schlagzeile im Boston Globe am 28. Oktober 1969. Horowitz, boring, marvelous and exciting. Aus der Rezension von Michael Steinberg. Horowitz ist langweilig, auf verrückte Weise irrelevant, katastrophalisch, zerfahren, zusammenhanglos. Schlagzeilen können die Wirkung von Totschlagzeilen haben. Nach dem Bostoner Recital am 26. Oktober 1969 zog Horowitz sich wieder aus dem Konzertleben zurück. Die neuerliche Pause sollte fast 5 Jahre dauern. Schon in den knapp 11 Monaten vor dem Bostoner Konzert hatte er nicht konzertiert und auch nur 3 kleinere Werke aufgenommen. Robert Schumanns Variationen über ein Thema von Clara Wieck, Nikolai Mettners Märchenerzählung A-Dur und Bach-Busonis Choral Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. Das war Johann Sebastian Bachs Choral »Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ« in der Bearbeitung von Ferruccio Busoni. Der Ruf, wenn er denn einen geheimen Sinn gehabt haben sollte, blieb ungehört, Horowitz gab die Aufnahme nicht frei. Nach seinem Comeback im Mai 1965 hatte Horowitz einige Zeit gebraucht, um seine Sicherheit auf der Bühne zurückzufinden. 1965 gab er 2 Konzerte, 1966 und 67 jeweils 4, 1968 10. Sein Produzent Thomas Frost beobachtete beim Mitschneiden, dass sein Selbstvertrauen zunahm und die Freude am Spielen sich wieder einstellte. Freude konnte er auch an seinen Gagen haben. Mit $15.000 erhielt er fast doppelt so viel wie Arthur Rubinstein. Und Geld bedeutete ihm, wie er unverhohlen sagte, sehr, sehr viel. Sein Fernsehkonzert, ausgestrahlt am 22. September 1968, war positiv aufgenommen worden. Die Kritik erschöpfte sich in 2 banalen Einwänden, dass der Fernsehübertragung die Hochspannung eines Konzerts gefehlt habe und dass er auf ein Piedestal gestellt worden sei. Das ist vielleicht doch angemessener als eine Pseudogala in luxuriöser Zirkusatmosphäre. Das von Michael Steinberg vernichtend besprochene Konzert in Boston begann Horowitz mit der Sonate Nummer 58 in C-Dur von Joseph Haydn. Er hatte das zweisätzige Werk schon in seinen 3 letzten Konzerten von 1968 gespielt. Der Haydn-Forscher Jens-Peter Larsen weist in einem Aufsatz über die späten Sonaten Haydns darauf hin, dass die Klavierinstrumente in diesen Jahren eine bedeutende Entwicklung hinsichtlich der spieltechnischen und klanglichen Möglichkeiten durchliefen. Haydn hat die Bedeutung dieser verbesserten Spielmöglichkeiten in einem Brief an den Verleger Artaria aus dem Jahr 1788 ausdrücklich betont, indem er sagt, um ihre 3 Klaviersonaten besonders gut zu komponieren, war ich gezwungen, ein neues Fortepiano zu kaufen. Über sein Bostoner Konzert sagte Horowitz selber, er habe an diesem Abend recht gut gespielt. Sie hören die Sonate Nummer 58 in C-Dur von Joseph Haydn, einen Konzertmitschnitt. Thank you. Das war die Sonate in C-Dur von Joseph Haydn, ein Mitschnitt vom 1. Dezember 1968. Bei den klanglichen Abtönungen des Andante con Espressione, in dem der Haupt- und der Seitensatz wechselseitig variiert werden, verfährt Horwitz nicht freier als Rudolf Buchbinder in seiner Haydn-Gesamtaufnahme. Aus den Variationen des Finals entwickelt er ein bezauberndes Spiel voller Esprit. Dass Michael Steinberg in seiner Rezension schrieb, er habe Horowitz selten mit so viel Kraft und Farben, Geschmeidigkeit und Tonschönheit spielen hören, doch all dies sei at the deepest level, boring, crazily irrelevant, catastrophic, erklärt sich aus dem schon erwähnten fundamentalen Paradigmenwechsel der Kritik. Der Typus des Künstlerhelden wurde generell an den Pranger gestellt und mit ihm die Idolatrie des Publikums, das, so Steinberg, nur gekommen war, um eine Legende zu hören. Horwitz verschwand einmal mehr hinter dem Vorhang seiner Legende. Als er 1974 zurückkehrte, vollzog sich sein erstes Konzert nicht mehr als Historic und noch viel weniger als Hysteric Return. Am 5. Mai 1974 lud er 38 Studenten der Yale University und 15 Freunde in seine Wohnung ein. Er spielte eine Sonate von Clementi, Schumanns Kinderszenen und 5 Werke von Chopin. Die Mazurken Opus 17 Nummer 4 und Opus 30 Nummer 4, die Ballade in G-Moll und die Polonaise Fantaisie Opus 61 haben ihn durch sein Pianistenleben begleitet. Ein Rückblick. Bei seinem zweiten Konzert nach dem Comeback am 17. Mai 1966 geriet die Polonaise Fantaisie neben der 10. Sonate von Skriabin zum Höhepunkt des Abends. Horwitz bezeichnete sie als Fantastic Music in the Grand Manner und beschrieb mit der Musik seinen interpretatorischen Ansatz. Das Stück ist episodisch. Wegen seiner wechselnden Stimmungen ist es manchmal nicht leicht, der inneren Kontinuität zu folgen. Chopin war hier wie ein Schauspieler, der in einer verblüffenden Aufführung im Wechselspiel von Emotionen zu erleben ist. Manchmal melancholisch, manchmal erregt, manchmal erhoben, manchmal nostalgisch, manchmal dramatisch, manchmal lyrisch, manchmal grandios. Dies setzt er um. Und es ist erstaunlich, wie die episodischen Elemente sich zur Einheit fügen. Es ist eine seiner eindringlichsten Chopin-Interpretationen überhaupt. Thank you. Diese schweifend fantastische und doch kohärente Aufnahme von Chopins Polonaise Fantaisie As Dur, Opus 61, wurde in ein Chopin-Recital übernommen, das im April und Mai 1971 entstand, also in der Zeit, da er nicht konzertierte. Neu in seinem Chopin-Repertoire war ein Jugendwerk von 1832, dem in der Literatur der Rang eines Salonstücks zuerkannt wird. Introduktion und Rondo, Opus 16. Dieses wirbelnde Rondo wirkt wie eine Vorwegnahme des Finalsatzes des Klavierkonzertes in E-Moll. Horwitz hat das Jugendwerk 1971 aufgenommen und 1974-75 in 9 Konzerten gespielt. Er begeisterte sich für seine aristokratische Eleganz. Ein wenig davon würde unserer Zeit gut tun. Es ist eher klassisch als romantisch. Chopin wollte dem Publikum ein funkelndes Juwel liefern. Eben das hat er getan. Und mit welch erlesenem Geschmack. Mit diesem Rondo hat der Komponist wieder einmal einen Scheck auf die Talente des Interpreten ausgestellt. In der sanft abgetönten Introduktion baut er eine Spannung auf, die durch die Tour de Force des Rondo ihre Erfüllung findet. Die hyperbrillanten Passagen spielt Horowitz mit einem Minimum an Pedal und einem Maximum an Deutlichkeit. Thank you. Frédéric Chopins Introduktion und Rondo S-Dur Opus 16 war Teil eines Recitals, das 1971 entstand. Ein kurzer Zeitsprung, nachdem er sich Ende 1969 wegen seiner Depressionen psychiatrisch hatte behandeln lassen, war er pianistisch wieder auf der Höhe. Mit Harold Shaw, dem Leiter einer Konzertagentur in New York, redete er über die Fortsetzung seiner Karriere, zwei- oder dreimal in der Woche und dies über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr. Nach dem dritten Comeback gab er für die lange Pause eine wohlbekannte Erklärung. Alles ging gut bis 1969. Dann passierte etwas. Ich spielte in Boston. Während der langen Pause des Konzerts zog ich mir eine Erkältung zu, weil ich mich nicht umgezogen habe. In der Garderobe war es schrecklich kalt. Als ich nach Hause zurückkehrte, hatte ich hohes Fieber. Ich sagte, dass irgendetwas nicht mit mir einverstanden war. Und so hielt ich wieder ein. Was kann dieses Etwas wohl gewesen sein, das mit ihm nicht einverstanden war? Was können die Gründe für eine so hartnäckige Erkältung gewesen sein? Wahrscheinlich hat er, wie schon so oft, psychische Probleme ins Physische verschoben. John Pfeiffer, sein Ex-Produzent bei RCA und weiter ein enger Freund, sagte jedenfalls, Horowitz sei ein Nervenbündel gewesen, als er nach der Kritik von Steinberg in den Elfenbeinturm der Einsamkeit floh. Oder wegen der Kritik? Auch wenn Horowitz von Kritikern wenig hielt, so hoffte er doch auf deren Anerkennung. Freunde fanden es, wie David Duval in seinem Buch Evenings with Horowitz erwähnt, unbegreiflich, wie abhängig er von der veröffentlichten Meinung war, mochte sie auch noch so irrelevant sein. Doch gehören, wie schon früher erwähnt, zu seiner Psychopathographie, um einen Begriff aus der Studie Genie, Irrsinn und Ruhm von Wilhelm Lange Eichbaum und Wolfram Kurt zu verwenden, starrende Gegensätze. Hochmut und innere Unsicherheit, Erfolgssucht und Einsamkeit, Extravaganz und extreme Sensibilität, Sinnlichkeit und Depressivität. Diese übersteigerte Empfindsamkeit gehört zu jener mythischen russischen Nationaleigenschaft, die als Schikorskaja Natura bezeichnet wird. Diesen Seelenhintergrund, in der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts oft beschrieben, teilte er mit Sergei Rachmaninow. Daraus erklärt sich auch seine tiefe Passion für das schmerzlich-nostalgische Pathos in der Musik seines Idols. Sergei Rachmaninow, Prälude Gismol, Opus 32, Nummer 12, aufgenommen am 15. Dezember 1968 in der Carnegie Hall. Da sich der Todestag des 1943 gestorbenen Komponisten zum 25. Mal jährte, hatte Horowitz in 5 seiner 10 Konzerte Musik des Freundes gespielt, darunter die zweite Klaviersonate in seiner vom Komponisten sanktionierten Fassung. Beim Konzert in der Carnegie Hall am 24. November 1968 war im zweiten Satz die Ass-Seite der kleinen Oktave mit einem lauten Knall gerissen. Glenn Pleskin berichtet, dass Horowitz die Panne höchst willkommen gewesen sei. Als Franz Mohr, der Konzerttechniker der Firma Steinway, auf die Bühne eilte, um die Seite zu entfernen, habe Horowitz ihm zugeflüstert: »Nehmen Sie sich Zeit, das ist sehr gut.« Hingegen berichtet Mohr in seinem Buch »Große Pianisten, wie sie keiner kennt«: »Er versuchte zwar weiterzuspielen, aber es war unmöglich. Die Saite lag quer über den anderen Saiten und verursachte ein summendes Geräusch. Ich saß hinter der Bühne und kam nun hervor, um die gerissene Saite zu entfernen. Da es für den Ton immer noch zwei Saiten gab, konnte Horowitz weiterspielen.« Wieder ein Beispiel, wie eine alltägliche Episode als Baustein für die aus Fakten und Fiktionen konstruierte Legende vom Showman Horowitz gebraucht und missbraucht wurde. Es war dieser Typus des glamourösen Stars, der als Künstler wie als Sozialcharakter zum Ziel der Kritik wurde. Deren neues Dogma hatte der Komponist Virgil Thomson seit 1940 als Kritiker für die Herald Tribune tätig eingeleitet. Oder besser, hatte ihn mit Kommentaren eingeläutet, die so scharf waren wie Rasiermesser. Thomson übernahm eine ähnliche Rolle wie Theodor W. Adorno in Deutschland. Er spottete über die vulgärgefühlige Musik von Jean Sibelius, höhnte über den absurden Toscanini-Kult, billigte dem Geigenton von Jascha Heifetz den sinnlichen Reiz von Seidener Unterwäsche zu und bezeichnete Horowitz als »Meister der Entstellung und Übertreibung«. Wenn man die Werke, die Mr. Horowitz gestern spielte, noch nie gehört hätte, könnte man zu der Ansicht gelangen, dass Sebastian Bach ein Musiker vom Typ Leopold Stokowskis war, Brahms ein frivoler Gershwin, der in einem Nachtclub gearbeitet hat, und Chopin ein Zigeunergeiger. Horowitz ist bemüht, um das Publikum zu buhlen. Er setzt falsche Akzente und er wählt falsche Phrasierungen, wann und wo immer er Aufmerksamkeit meint, erzielen zu können. In seiner Horowitz-Biografie hat Harold C. Schoenberg belegt, wie sich die Argumente Thomsons fortgezeugt haben. Etwa jenes, Horowitz sei nicht in der Lage, eine einfache Melodie zu spielen, ohne sie durch preziöse Nebenstimmen unklar zu machen. In Grove's Dictionary of Music and Musicians heißt es, für ihn ist es beinahe unmöglich, einfach zu spielen. Wo Einfachheit geboten ist, neigt er dazu, lockende affettuose Effekte anzubieten oder eine musikalische Linie vollkommen zu glätten. Horowitz illustriert, dass eine verblüffende instrumentale Begabung keine Garantie für musikalische Einsichten ist. Der Kommentar stammt von Michael Steinberg. Die neue Kritik äußerte sich umso heftiger, wenn sich ein Virtuose der Musik von Komponisten widmete, die der intellektuellen Verachtung anheimgefallen waren. Der romantische, der virtuose Liszt gehörte dazu, ebenso wie Tschaikowski und Rachmaninow. Ein Grund dafür lag in der aus dem analytischen Musikdenken geborenen Idiosynkrasie gegen die affektive Form des Hörens. Die ästhetischen Maximen der Avantgarde wurden ex negativo entwickelt, als Polemik gegen das Romantische, gegen die Tonalität, gegen den Geschmack des Publikums. Es war eine intellektuell verordnete Lustfeindschaft, die auch auf Interpreten umgeleitet wurde, wenn sie, wie Horowitz, Rachmaninow spielten. Zwei Etudes Tableau von Sergei Rachmaninow, Opus 33 Nummer 2 in C-Dur und Opus 33 Nummer 5 in S-Dur aus der 1969 veröffentlichten Platte. Sie wurde als Best Classical Album of the Year und als Best Instrumental Performance mit 2 Grammy Awards ausgezeichnet. Dass der Kritiker der Saturday Review vom abscheulichen Verbrechen sprach, Horowitz habe die Musik von Rachmaninow besser klingen lassen, als sie ist, entsprach dem kritischen Klima der Zeit. Vielleicht war es das Klima der Zeit, das die nachhaltige Erkältung verursachte, welche ihn für 5 Jahre aus dem Konzertsaal fernhielt. Gegenüber Julius Blum, dem Manager der Carnegie Hall, sagte er: »Sehen Sie, ich bin zurückgekommen und habe gespielt. Jeder hat mich hören können. Ich habe bewiesen, dass ich dazu in der Lage bin. Nun habe ich genug. Muss ich denn weitermachen? Wozu?« Das von Michael Steinberg scharf kritisierte Affettuose ist, beispielsweise in der Aufnahme von Chopins Amalwalzer Opus 34 Nummer 2 deutlich zu erkennen. Es macht den Zauber dieser Interpretation aus, einen besonderen, einen erlesenen Zauber. Dass Horowitz die Vorschrift Lento nicht einfach als Anweisung für ein langsames Tempo versteht, sondern für einen langsamen Tanz, für einen Tanz, der, so Schumann, nur von Komtessen getanzt werden soll, diese Tempowahl also zeugt ebenso von einem sublimen Kunstverstand wie das Verdämmern der Coda. Die Aufnahme stammt vom 4. Mai 1971. dieser aus einer hochentwickelten, einer hochgezüchteten klanglichen Imagination entbundenen Schattierungen als Unfähigkeit anzuprangern, einfach zu spielen, ist allzu einfach. Darin verbirgt sich der wohlbekannte Vorwurf des Manierismus, dem sich viele bedeutende Interpreten ausgesetzt sahen und sehen. Bezieht man Manierismus nicht nur auf Kunstwerke, sondern auch auf Ausdrucksgebärden, so taugt der Begriff dazu, eine problematische Beziehung zu den Werken herzustellen oder aus ihnen abzuleiten. Dann bezeichnet er ein ästhetisches Verhalten. Der manieristische Künstler widersetzt sich der einengenden Konvention, weil ihm die ungehemmte Entfaltung der Fantasie wichtiger ist als die Erfüllung der Konventionen. Wenn Horowitz betonte, dass er kein Werk je auf dieselbe Weise spielte, so wandte er sich damit gegen die Erstarrung, von der das Klassische bedroht ist, so wie das Romantische von der Formauflösung bedroht ist. Bei den 1973 entstandenen Aufnahmen von 6 Masurken spielt er mit einer scheinbar in Dissoziationen führenden Vielstimmigkeit, mit rhythmischen Gravitationen, mit zartesten Schattierungen der Farben, die ohnegleichen sind. Jeder Halteton gleicht der romantischen Ewigkeitssekunde. Sie hören die Masurken Cis-Moll, Opus 50 Nummer 3, Des-Dur, Opus 30 Nummer 3, E-Moll, Opus 41 Nummer 2 und D-Dur, Opus 33 Nummer 2. Thank you. Thank you. Frédéric Chopin, das waren vier Mazurken, die Horwitz im Frühjahr 1973 aufgenommen hat. Aus diesen Aufnahmen spricht ein Expressionsdrang oder auch Expressionszwang, der ex negativo als Unfähigkeit beschrieben wurde, einfach zu spielen. Es gibt, wie Heinrich von Kleist in seinem Aufsatz über das Marionettentheater darlegt, die Einfachheit einer natürlichen Anmut, die sich ihrer selber nicht bewusst ist. Und es gibt die Einfachheit der zweiten, durch das Bewusstsein wiederhergestellten Natur. Ein glückhafter Virtuose wie Arthur Rubinstein mag den Weg zurück zu dieser Einfachheit leichter gefunden haben, Horowitz nicht. Ivan Nagel hat in einer Hommage zum 85. Geburtstag von Arthur Rubinstein geschrieben, die Grenze von Rubinsteins Kunst ist vielleicht, dass sie immer ästhetisch bleibt. Ihr Höchstes ist ein, ja, schon beinahe andächtiger, Genuss der Schönheit, die vom Menschen gemacht worden ist. Sie ist, sogar in den Momenten stillster Versenkung, stets noch Selbstgenuss des Menschen Rubinstein. Dieser gerührt aufmerksame, nuanciert dem eigenen Gefühl nachlauschende Selbstgenuss mag, psychologisch gesehen, wohl die freundlichste, ausgeglichenste Variante jener jüdischen Selbstbeobachtung und Hypochondrie darstellen, die sich in gebrocheneren, rebellischeren großen Juden zum Protest gegen das Leid der Menschheit, zu Denkkonzepten der utopischen Kritik und Revolte extrovertiert sozialisiert hat. Ivan Nagel nennt in diesem Zusammenhang Denker wie Theodor W. Adorno und Ernst Bloch, sodann Musiker wie Bronislaw Hobermann und Rudolf Serkin. Rubinstein hat sich als den glücklichsten Menschen bezeichnet, dem er je begegnet ist. Horowitz konnte dem Gefängnis seiner leidenden Sensibilität nie entkommen. So wenig wie der ähnlich melancholische Sjatoslaw Richter, wie der vom Publikum sich kühl distanzierende Arturo Benedetti Michelangeli oder wie Glenn Gould, der einen neuen Künstlertypus konstruierte und zum Idol vieler Kritiker der neuen Schule wurde. Für sein Konzert-Dropout fand der Kanadier 1003 Argumente aus der Registerarie jener Kulturkritik, die sich gegen konservative Wertbegriffe wie die Leitfiguren der alten Kultur richtete, zum Beispiel gegen Herbert von Karajan als den Dirigenten des Wirtschaftswunders oder gegen Leonard Bernstein als Inkarnation des amerikanischen Showwesens oder Unwesens oder gegen den Kult des Stars, zu dem der Kanadier in absentia wurde. Horowitz hingegen muss gespürt haben, dass er nur mehr als Anachronismus angesehen wurde. Ich sagte, dass irgendetwas mit mir nicht einverstanden war, und so hielt ich wieder ein. Bei der Arbeit im Studio war er reizbar und unbeherrscht. Im Dezember 1972, während der Aufnahme der Waldstein-Sonate, versetzte ihn die durch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit verlangsamte Aktion seines Steinway in rasende Wut. Als die Ingenieure im Kontrollraum die Ticks abhörten, schlug er den Steg beiseite, sodass der Deckel des Flügels krachend direkt vor den Mikrofonen auf den Rahmen schlug. Die Techniker erlitten ein Lärmtrauma. Im Studio schrie Horowitz hysterisch herum. Selbst Wanda wagte sich nicht in den Käfig. Nach einiger Zeit ging einer der Ingenieure hinein und fragte, »Mr. Horowitz, kann ich irgendetwas für Sie tun?« Er erwiderte, »Ja, ich möchte gern nach Hause und ins Bett gehen.« Da seine Arbeitslust Schwankungen unterlag, war Columbia gezwungen, neue Aufnahmen und ältere Konzertmitschnitte zu koppeln. Um genug Musik für das erste seiner beiden Chopin-Recitals zu haben, griff Columbia auf einen Mitschnitt der Polonaise in As-Dur Opus 53 zurück. Horowitz hat die sogenannte heroische Polonaise 1966 bei seinem zweiten Konzert nach der 12 Jahre langen Ruhepause gespielt. Es war neben der 10. Sonate von Skriabin der Höhepunkt des Recitals gewesen. Eine elektrisierende Darstellung. Thank you. Frédéric Chopin, Polonaise in Astur, Opus 53. Horowitz hat die Eroica unter den Chopin-Polonaisen allein in den letzten 10 Jahren seiner Karriere in 40 Konzerten gespielt. Auch bei der Skriabin-Platte, die 1972 als Hommage zum 100. Geburtstag des Komponisten veröffentlicht wurde, musste Columbia aufs Archiv zurückgreifen. Horowitz, der sich zweimal in der Woche ins Studio chauffieren ließ und mehr Zeit aufs Abhören der Bänder als aufs Spiel selber verwandte, hatte 7 Etüden, das Albumblatt Opus 45 Nummer 1, 2 Poèmes Opus 69 und Vers la Flamme aufgenommen, gerade 27 Minuten Musik, kaum mehr als eine Plattenseite. Hinzugefügt wurde der Mitschnitt der 10. Sonate aus dem Konzert, das er 1967 in der Carnegie Hall gegeben hatte. Die Bedeutung dieser Veröffentlichung wurde dadurch nicht gemindert. Da der Eiserne Vorhang den Aufnahmen von Wladimir Sofronitsky, er war Enkelsohn des Komponisten, den Weg in den Westen versperrte, war Horowitz der erste Pianist von Renommee, der dem russischen Exzentriker zumindest die Beachtung der klavierverliebten Erdenbürger verschaffte. Sie hören 4 Etüden aus dem Opus 8, dem 1894 und 1895 entstandenen ersten Zyklus. Opus 8 Nummer 2 in Fis-Moll ist eine polyrhythmische Miniatur von nur 26 Takten. Opus 8 Nummer 8 As-Dur, ein Lento im Tempo Rubato, erinnert an Chopin. Opus 8 Nummer 10 in Des-Dur ist eine ebenso fantasievolle wie brillante Terzenstudie. Opus 8 Nummer 11 in B-Moll entfaltet sich als schwärmerisch sinnliches Cantabile. Thank you. Das waren vier Etüden aus dem Opus 8 von Alexander Skriabin, aufgenommen 1972. Gerade weil er wieder hinter seiner Legende verschwunden war, hatte Columbia von Horowitz alles andere erhofft als Etüden und Poemen von Skriabin. Den Wünschen der Firma entsprach er mit zwei Platten. Die erste vereinte Beethovens Waldsteinsonate und die Appassionata. Stärker als in der früheren Aufnahme für RCA setzt Horowitz auf äußerste Deutlichkeit der Faktur, gerade bei den Stürmen im Finalsatz der F-Moll-Sonate, der Appassionata. Er spielt diesen Satz langsamer als Otto Schnabel, als Sjatoslav Richter, als Friedrich Gulda, ohne ihm den wilden Schwung zu nehmen. In Takt 36, für den, der eine Stoppuhr in der Hand hat, nach 30 Sekunden, kontrastiert er auf unnachahmliche Weise die punktierten Rhythmen der linken Hand mit den Arpeggien der rechten. Den Arpeggio-Figuren kurz vor dem in die Raserei getriebenen Presto-Schluss, die so oft ins Diffuse verlaufen, gibt er genaue und scharfe Kontur. Thank you.